Können wir ja anfangen. Schönen guten Abend. Ich möchte euch herzlich im Namen der Radical M begrüßen zur heutigen Veranstaltung, die freiste Versuchung, seit es Deutschland gibt, zur bürgerlichen Freiheit und Gleichheit. Im Rahmen unserer regionalen Ums-Ganze-Kampagne Staat, Nation, Kapital, Scheiße haben wir Thomas Ebermann eingeladen. Gerade das Thema Freiheit scheint ja auch eins zu sein, was einige Gemüter von jungen Liberalen und junger Union besonders zu interessieren scheint. Dazu können wir ja später noch was sagen. Das ist aber ein anderes Thema. Thomas schreibt regelmäßig in der Konkret, war Gründungsmitglied bei den Grünen, saß auch schon mal im Bundestag, soweit ich weiß, und tourt gerade mit Rainer Trampert und einer neuen Lesekampagne oder beziehungsweise Kabarettprogramm durch die Lande. Wir freuen uns sehr, dass er trotzdem heute die Zeit gefunden hat, einen Vortrag zu bürgerlicher Freiheit und Gleichheit auszuarbeiten im historischen Wandel. Ja, in dem wir natürlich auch alle diskutieren wollen. Kurz zum Ablauf. Der erste Part wird ein kurzes Input-Referat sein über das heute zu diskutierende Thema, also Freiheit und Gleichheit oder beziehungsweise falsche Freiheit und Gleichheit. Im Anschluss wird Thomas seinen Vortrag halten. Ob wir danach eine kleine Pause brauchen oder nicht, würde ich sagen, bestimmen wir dann quasi selber. Dann fange ich mal an. Das vom Ums Ganze Bündnis, vor kurzem erschienene Buch, also das hier, das ihr heute auch mit einer Schutzgebühr von 1 Euro wieder käuflich erwerben könnt, trägt den Titel Staat, Weltmarkt und die Herrschaft der falschen Freiheit zur Kritik des kapitalistischen Normalvollzugs. Die Frage, die wir als Bündnis immer wieder gestellt kriegen, ist dabei immer wieder, ja, was wird mit Herrschaft der falschen Freiheit gemeint und ob es demgemäß auch quasi eine richtige Freiheit geben kann. Diese Frage möchte ich am Ende des Kurzinputs im Hinweis auf Marx beantworten und erstmal skizzieren, was quasi die falsche Freiheit ist oder was wir unter falsche Freiheit verstehen. Bürgerliche Freiheit und Gleichheit werden in der Bundesrepublik seit 1949, also mit dem Erschaffen des Grundrechts, gefasst. Das Grundgesetz garantiert den Bürgerinnen formelle Freiheit und Gleichheit. Sie sind damit einklagbare Rechte der bürgerlichen Subjekte. Also nicht gewährt wird dabei jedoch die materielle Freiheit und Gleichheit, also ein gutes Leben für alle. Dies kann auch nicht der Sinn der warenproduzierenden Gesellschaft sein, die als gesellschaftliches Verhältnis tagtäglich ihre Widersprüche in Form sozialer Ungleichheiten öffentlich zur Schau trägt und die Konkurrenzsituation aller gegen alle zur Ideologie macht. In dem Hamsterrad der Verwertung und dem apersonalen Zwang, malochen gehen zu müssen, treten sich die Bürgerinnen als einzelproduzierende Privateigentümer gegenüber. Dieses Verhältnis macht sie zu Konkurrenten um einen Anteil des wertförmigen Reichtums, gesellschaftlichen Reichtums. Das heißt, nur wer die oder den anderen übertrumpft und in der Konkurrenz niederringen kann, kann seine Reproduktion über Geld vermittelt sichern. Da der bürgerliche Staat jeder Bürgerin und jedem Bürger zusichert, dass das Eigentum geschützt ist und dieses auch schützen kann, wird fremder Besitz nicht als gesellschaftlich produzierter Reichtum wahrgenommen, sondern als verrechtlichte Ausschlussbedingung verinnerlicht. Dabei ist der Staat selbst durch die gesellschaftliche Praxis der Bürgerinnen bestimmt. So gehören die Maschinen bzw. Produktionsmittel, womit Waren hergestellt werden, nicht der Gesellschaft, sondern den Individuen, die die ausschließende Benutzungserlaubnis vermittelt durch Geld und Verträge erlangt haben. Im kapitalistischen Produktionsprozess bedeutet dies, dass es notwendigerweise Kapitalisten und Arbeiter geben muss. Rousseau hat im 18. Jahrhundert eine Ahnung davon, wie der Kapitalismus und Freiheit zusammenhängen. Zitat: Das Geld, das man besitzt, ist das Mittel zur Freiheit, dasjenige, dem man nachjagt, das Mittel zur Knechtschaft. Was er jedoch nicht ahnt ist, um Geld besitzen zu können und als Mittel zur Freiheit zu verwenden, muss er sich der latenten Konkurrenz im Kapitalismus aussetzen und für sein eigenes Fortkommen im materiellen Sinne sorgen. Denn formelle Freiheit bedeutet demnach auch, dass Gleiches gleich und Ungleiches ungleich zu behandeln ist. Nach dem Klassenwahlrecht, das auf der hierarchischen Stellung der Individuen unter anderem im Produktionsprozess beruhte, beinhaltet das Grundgesetz der BRD einen allgemeinen Gleichheitsgrundsatz, der von der materiellen oder Prestigestellung im Produktionsprozess und so weiter absieht. Ob Obdachloser oder Manager, formell sind beide vor dem Gesetz als bürgerliche Rechtssubjekte gleichgestellt. Doch die ebenfalls vom Staat garantierte Freiheit also anderen strukturell gesellschaftlichen Reichtum zu entziehen und diesen wiederum akkumulieren zu können, zementiert für die Verlierer in der Verwertung und in der Konkurrenzschlacht ihre materielle Ungleichheit. Dies wird auch noch in der Form der sozialen Marktwirtschaft in der Krise ideologisch vergöttert. Ludwig Erhard sagte mal, je freier die Wirtschaft, umso sozialer ist sie auch. Dass dies die Freiheit im doppelten Sinne ist, nämlich für die meisten frei von Produktionsmitteln zu sein und frei sich nicht an das Reichtum verschaffen zu können, außer seine Zeit mit Arbeiten zu verbringen, ist der Fluch der bürgerlichen Gesellschaft und daher die falsche Freiheit, die sich im kapitalistischen Normalzustand zeigt. Etwas pathetisch formuliert Nietzsche das Freiheitsverständnis bürgerlicher Gesellschaften. Frei ist, wer in Ketten tanzen kann. Die Ketten sind dabei der stetige Zwang, sich und seine Interessen permanent dem Kapital unterzuordnen und diesen Zwang auch noch zu lieben. Dass sich bestimmte Zwänge sogar verschärfen können und auch bürgerliche Freiheit und Gleichheit nicht notwendig sind, um die Akkumulation zu sichern, sei hier nur kurz mal angemerkt. So möchte ich mit einem Zitat von Marx abschließen, der die gesellschaftliche Freiheit als Verwirklichung des Kommunismus begreift. Entscheidend ist dabei, auf welcher Stufe der Produktion sich eine freie Gesellschaft befindet, die wir anstreben. In MEW 25 schreibt er, Zitat, das Reich der Freiheit beginnt in der Tat erst da, wo das Arbeiten, das durch Not und äußere Zweckmäßigkeiten bestimmt ist, aufhört. Es liegt also der Natur der Sache nach, jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen Produktion. Und Max weiter. Wahre Freiheit ist dort realisiert, wo die eigene Schöpferkraft von dem Zwang befreit ist, zwischen vorgegebenen Alternativen wählen zu müssen und selbstgesetzten Zwecken folgen kann. Sprich, ein gutes Leben für alle auf dem höchsten Stand der Produktion, in Assoziation mit allen und das zwar, und das auf jeden Fall weltweit. Oder noch kürzer, der Kommunismus. Ja, dann leite ich. Ja, ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht zum bürgerlichen Freiheitsbegriff und zu 60 Jahre Freiheit in Deutschland. Ich dachte, das ist ganz interessant, wenn ich das, was ich darüber so denke, bebilder über eine kritische Reflexion dieses sehr klugen Buches. Ich halte ja zwei Termini für unerträglich. Solidarische Kritik ist was Schreckliches und neues Denken auch. Beide Schönheiten sollten ohne verunstaltende Attribute auskommen. Aber ich wollte wenigstens sagen, dass ich, soweit man das als Außenstehender beurteilen kann, mit großer Sympathie dem Projekt ums Ganze gegenüberstehe und dass das, was ich dazu kritisch einwende, diese Haltung nicht schmälert. In diesem Buch, im Vorwort, findet sich folgender Satz, der mit unserem Thema, glaube ich, viel zu tun hat und den ich kritisieren möchte. Der lautet, trotz der Widerlichkeiten des schwarz-rot-goldenen Wohlfühlnationalismus geben wir gerne zu, die BRD ist tatsächlich die lockerste Demokratie und mit Abstand der entspannteste Gewaltmonopolist, der jemals deutsche Pässe ausgab. Naja, erstmal fällt auf, dass in einem Buch, das sonst eher ziemlich streng theoretisch-analytisches Vokabular verwendet, solche Vokabeln wie locker und entspannt mit Bezug auf Gewaltmonopolist fallen. Ich glaube, das hat den hoffentlich ungewollten Nebeneffekt, dass diejenigen ins Unrecht gesetzt werden könnten, die die tatsächlichen Herrschaftstechniken zu bestimmen suchen. Und das geht nicht mit Termini oder begriffslosen Begriffen wie unverkrampft. Und setzt höchstens den Kritiker solcher Begriffe in den Status, er sei verkrampft und verbiestert. Ich mache also jetzt einmal die Behauptung, ich bin nicht verkrampft und nicht verbiestert und kann es trotzdem kritisieren. Zweitens, die Termini locker und entspannt werden in dem Satz über einen Vergleich gewonnen, augenscheinlich dem Vergleich mit dem Deutschen Kaiserreich, der Weimarer Republik, dem Nationalsozialismus und der DDR. Die Behauptung lautet, im Vergleich mit diesen vier haben wir es jetzt mit einem locker entspannten Gewaltmonopolisten zu tun. Ich unterstelle einmal, dass sich der Vergleich nicht auf kurze Episoden, wie zum Beispiel der Münchner Räterepublik, erstreckt, von der ich auch gar nicht weiß, ob sie deutsche Pässe ausgegeben hat. Ich will das nicht sehr vertiefen und zum Beispiel mit einem Gegenvergleich antworten, etwa ein Gegenvergleich, der sich auf die Weimarer Republik erstreckte, aber an dieser Stelle doch anmerken, dass ein Staat, also ein Gewaltmonopolist, seine repressiven Aspekte mehr vorzeigen und zur Anwendung bringen muss, wenn es im Proletariat oder in Teilen des Proletariats revolutionäre Bestrebungen gibt. Das war in der Weimarer Zeit bei aller Beschränktheit der revolutionären Bestrebungen zweifelsfrei der Fall. Und ein Staat wie die BRD, der einen ja tatsächlichen sozialen Frieden verwaltet, erscheint fälschlicherweise wegen des sozialen Friedens, also wegen des Glückens seiner Herrschaftstechnik, als entspannt und locker. Drittens, durch den offensichtlich gewollten Vergleich mit vier Staaten, die deutsche Pässe ausgaben, vermeidet man oder umgehen die Autoren unter der Hand einen anderen Vergleichsmaßstab, der doch, wenn man schon unbedingt vergleichen will, was ja im Regelfall eine vergiftete Angelegenheit ist, naheliegend wäre, nämlich den Vergleich mit anderen bürgerlich-demokratisch verfassten Nationalstaaten. Diesen Vergleich mit Nationen, die auf einer weniger obrigkeitshörigen oder staatsvergottenden Tradition fußen, lässt zum Beispiel Johannes Agnoli immer wieder in seine Untersuchung die Transformation der Demokratie einfließen, ohne dass diese Schrift ihren prinzipiellen Charakter verlöre und ins Graduelle abglitte. Agnoli analysiert eine regressive Tendenz, also um es mal umgangssprachlich auszudrücken, in Deutschland wie in der allgemeinen Entwicklung neuer Herrschaftstechniken innerhalb bürgerlich-demokratisch verfasster Gesellschaften regressive Tendenzen, die das Gegenteil von locker und entspannt sind. Viertens, in dem Zitat, das ich kritisiere, steckt zunächst einmal keine zeitliche Festlegung. Man kann es, wenn man sich an die Buchstaben hält, glaube ich, auf zwei Weisen lesen. A, die BRD ist von 1949 bis 2009 die lockerste und entspannteste Demokratie, die je deutsche Pässe ausgab. Oder B, die BRD ist heute der lockerste und entspannteste und so weiter. Ich vermute, die Variante B, also der Bezug auf die heutige Bundesrepublik oder das heutige Deutschland, ist gemeint, denn die ersten 15 oder manchmal auch mehr Jahre der BRD gelten ja, und zwar nicht zu Unrecht, als Zeit, in der die Kontinuitäten des Nationalsozialismus noch sehr offenkundig waren. Wie ihr wisst, 3/4 der Abgeordneten des ersten Bundestags waren NSDAP-Mitglieder. Der Prozentsatz in der Elite von Staat und Wirtschaft war höher. Die Opfer des Nationalsozialismus erfuhren nicht nur keine Entschädigung und lebten in Armut, sondern mussten häufig die Tatsache zum Beispiel ihres KZ-Aufenthalts in ihrer Stadt und Kleinstadt verheimlichen und hätten sonst eine noch größere Isoliertheit, wenn nicht Repression erlebt. Die KPD wurde verboten, übrigens aus meiner Sicht ganz ohne Beurteilung der Qualität der KPD, ein signifikanter Unterschied zu anderen bürgerlichen Demokratien, die verfassungsfeindlichen Kräften legalen Status eingeräumt haben. Zum Beispiel, ob sie das wollte oder nicht, sei hier unberücksichtigt, konnte die KPF, also die Kommunistische Partei Frankreichs, von einigen Monaten der Bedrohung im Regelfall legal existieren und gleichzeitig programmatisch das Ziel der Diktatur des Proletariats postulieren. Und was sich in den ersten 15 Jahren Bundesdeutschland nach 1949 in den Erziehungsheimen abgespielt hat oder in den psychiatrischen Kliniken oder bei der Jagd nach Homosexuellen, zum Beispiel ein täglicher Vorgang bei uns in Hamburg in den Grünanlagen rund ums Bismarck-Denkmal und die vielen Festnahmen, unterstrich die NS-Kontinuitäten, wenn auch nicht mehr getötet wurde. Zum Beispiel würde ich, ohne dass ich das je empirisch erforscht habe, nebenbei sagen, 8 von 10 meiner Lehrer waren dezidierte Nazis und haben die Rhetorik, die das ganze Klima dieses Deutschlands geprägt hat, also sozusagen die Behauptung, ich muss mir ja selbst das Maul verbieten, weil es alliierte Aufpasser gibt und man sonst bestraft wird, gepflegt. Das Deutschland dieser 15 Jahre und viel länger noch darüber hinaus ist ja geprägt von dem absurden Gedanken, man sei irgendwie doch, für die Verbrechen des Nationalsozialismus bestraft worden. Diese Strafe ist dann immer einerseits festgemacht daran, dass Deutschland kleiner wurde, worunter wir alle schwer litten, und zweitens daran, dass man nicht sprechen könne, wie der Schnabel gewachsen sei. Ganze Debatten unter Eliten pflegen geradezu diese Doppelmoral. Wer die parlamentarischen Protokolle zum Beispiel nachliest über die sogenannten Wiedergutmachungszahlungen gegenüber Israel, ist konfrontiert mit einer Dauerrhetorik derer, die für die Wiedergutmachung sind, die sich ungefähr so vorträgt: Natürlich ist diese Wiedergutmachungsleistung von A bis Z falsch, aber wir wissen ja, dass Deutschland für den Wiedereintritt in die Völkerfamilie dieses unangemessene Opfer bringen muss. Ähnlich geht die Rhetorik zum Beispiel in allen großen Bundestagsdebatten zum Thema Verjährung der schwersten nationalsozialistischen Verbrechen. Auch dort argumentieren nahezu alle Parteien ungefähr so: Selbstverständlich müsste der Mord, der Massenmord, der Völkermord oder die Verbrechen wider die Menschlichkeit eigentlich auch verjähren, aber aus diplomatischen Rücksichten müssen wir hier anderes beschließen, als eigentlich von uns intendiert ist. Diese Rhetorik findet sich bis heute oder bis vor kurzem, nein, ich würde sagen bis heute, dass Leute, die ganz trivial reaktionäre Sachen sagen, sich selber als enorm mutig stilisieren und behaupten, sie seien gerade dabei, in Stocke der Arten, wie mutig sie sind, ein Tabu zu brechen. Ihr könnt das am besten erinnern, wenn ihr Walsers-Paulskirchen-Rhetorik zum Beispiel in diesem Punkt, ich wage kaum und sowas, da assoziiert er noch Besatzungsmächte, obwohl die schon abgezogen sind. Also, ich glaube, das ist nicht gemeint, sondern ich glaube, es ist eher gemeint, heute sei die BRD der lockerste und entspannteste Gewaltmonopolist, und aus meiner Sicht wird die Sache durch meine Interpretation nicht besser, sondern eher falscher. Denn ich glaube, man muss schon darauf hinweisen, dass heute Dinge geschehen, vom Staat ins Werk gesetzt oder vollzogen, die noch in den 80er Jahren und oft auch in der ersten Hälfte der 90er Jahre undenkbar waren. Ich will also darauf hinaus, dass die deutsche Wiedervereinigung eine tatsächliche Regression verkörpert und dass man das belegen kann, undenkbar noch bis in die Mitte der 90er Jahre, bis ins Anfang der 90er Jahre schien, wegen der begrenzten nationalen Souveränität, die Deutschland besaß und die zähneknirschende Unterwerfung gegenüber den alliierten Aufpassern, teilweise auch aus umerzieherischer Erzeugung gespeist. Undenkbar jedenfalls war das so etwas existierte, was ich jetzt aufzählen will, und all das galt, dass das nicht existierte, als Lehre aus der nationalsozialistischen Vergangenheit. Am klarsten sieht man das natürlich nach wie vor, dass Deutschland bis in die 90er Jahre, bis zur Wiedervereinigung, nicht Krieg führen durfte. Jedenfalls nicht Krieg entlang des jeweils ermittelten nationalen Interesses, dass man im Bündnis finanzielle Zuschüsse, Logistik zur Verfügung stellen konnte. Ja, aber nicht Krieg führen durfte entlang des ermittelten nationalen Interesses. Heute darf Deutschland das. Und die einzige Grenze, die ist eben das militärische Potenzial oder die weltpolitisch-diplomatische Erwägung. Das Asylrecht, das ja auch seine Begründung oder Sakralisierung im Nationalsozialismus fand, also in dem Sinne, dass diesem Nationalsozialismus viele nicht entkommen konnten, wegen der Einreiseverweigerung in den potenziellen Aufnahmeländern. Dieses Asylrecht ist bekanntlich faktisch abgeschafft, in der ersten Hälfte der 90er Jahre durchgeführt in einem grandiosen Zusammenspiel von Mob und staatlicher Elite, das ehemals geheuchelte Mitleid etwa mit den vietnamesischen Boat People oder den Opfern an der Mauer ist einer Härte gewichen, einer Inkaufnahme und Erzeugung von Toten etwa im Mittelmeer, die nach altem Maßstab unfassbar ist und eine Brutalisierung dieser Gesellschaft beweist. Ein dritter Punkt, das zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung undenkbar war, war alles, was wir mit dem etwas verallgemeinerten Titel Arbeitsdienst fassen können. Es war bis hoch in die 80er Jahre tatsächlich eine Doktrin des Staates, Konsens aller politischen Parteien, auch eine sogenannte Lehre aus der Vergangenheit, dass niemand sein sozialstaatliches Minimum, also Arbeitslosenhilfe bzw. Sozialhilfe, verlieren oder geschmälert bekommen durfte, wenn er oder sie sich weigerte, aus welchem Grunde auch immer, einem Arbeitsdienst, also einem staatlichen Zwangsarbeitsangebot nachzukommen. Verdächtigungen, die manchmal ausgesprochen wurden von Grünen, dass einzelne staatliche Maßnahmen dem Arbeitsdienst nahe kommen oder Einzelfallnachweise, dass jemand seine Sozialhilfe gekürzt bekommen hat, weil er zu dieser oder jener Maßnahme nicht angetreten sei, sind von allen etablierten Parteien schärfstens zurückgewiesen worden. Und der Terminus der Freiwilligkeit war tatsächlich Staatsdoktrin und die Redner redeten so, dass sie sagten, das sei eine der wichtigsten Schlussfolgerung aus dem Nationalsozialismus und seinem System der Zwangsarbeit. Noch zwei Beispiele. Brechmitteleinsatz. Undenkbar war bis in die 90er Jahre alles, was der Folter entsprach oder ihr nahe kam. Der Brechmitteleinsatz ist heute so alltäglich, auch wenn die Propaganda nicht mehr wie in den ersten zwei Jahren des Brechmitteleinsatzes sozusagen das Volk damit erfreut, wie grausam sich der vermeintliche Dealer quält, wenn er diese Tortur oder diese Folter erleidet. Das ist rückläufig, aber der Brechmitteleinsatz selbst hat etwas Allgegenwärtiges und ist ein aus meiner Sicht gutes Beispiel, wie sich diese Gesellschaft brutalisiert hat und wie der Ausgangspunkt die Wiedervereinigung oder die Erlangung nationaler Souveränität durch Deutschland war. Wir finden darüber hinaus enorme Veränderungen in der Rechtsprechung. Viel häufiger als bis zur Wiedervereinigung werden zum Beispiel Gefängnisstrafen verhängt für etwas, was man früher Bagatelldelikt nannte, also etwa Schwarzfahren, Ladendiebstahl. Und die Zahl der geschlossenen Heime, auch so eine von den Alliierten aufgezwungene zivilisatorische Errungenschaft, auf diese zu verzichten, die Zahl der geschlossenen Heime, also der Kneste oder Semikneste für Jugendliche und junge Menschen, ist stark steigend. Worauf es mir ankommt, ich wollte nicht empirisch brillieren, sondern wollte sagen, ich glaube, ich bin davon überzeugt, ein strukturelles Moment der Gesellschaft bleibt die Gewalt, die neben der Konkurrenz und der Art des Produzierens aus meiner Sicht die drei Säulen sind, um zu begreifen, wie Kapitalismus funktioniert, was er aus den Menschen macht und warum in Deutschland alles noch viel schlimmer ist. Ich komme nachher auf eine zweite Kritik und versuche jetzt erstmal, um das ein bisschen zu fundieren, der Frage nachzugehen, warum fühlen sich also eigentlich in allen Umfragen, die jetzt aus Anlass des 60-jährigen Jubiläums so getätigt wurden, so eine gewaltige Mehrheit der Menschen frei? Oder anders gefragt, warum geht die Klage über mangelnde Freiheit nie oder nur ganz selten über die linkskonformistische Vermessung des Widerspruchs zwischen Grundgesetz und Verfassungsideals auf der einen Seite und Verfassungswirklichkeit auf der anderen Seite hinaus? Das sind tatsächliche Spätfolgen im linken Denken, die so ehrenwerte Gestalten wie Professor Abendroth nun mal angerichtet haben, dass wenn Leute, die sich kritisch dünken, ermitteln wollen, ob wir hier in Freiheit messen und da eine querulante Position gegen erheben wollen, meistens Wirklichkeit gegen Anspruch oder Ideal oder Grundgesetz postuliert wird. Ihr kennt das alle. Die Pressefreiheit ist was Schönes, aber müssen wir uns nicht Sorgen machen, dass die Anzeigen schaltende Industrie zu viel Einfluss hat. Die Meinungsfreiheit ist was Schönes, aber sind uns nicht auch einzelne Fälle von Zensur geläufig? Die Religionsfreiheit ist was Schönes, aber gibt es nicht eine Privilegierung der Amtskirchen durch den bundesrepublikanischen Staat? Die Demonstrationsfreiheit ist was Schönes, aber sind wir nicht alle immer mal damit, einige von uns damit konfrontiert, dass Demonstrationen verboten und Demonstrationsrecht behindert wird? Der Schutz der Privatsphäre ist eigentlich etwas ganz Schönes, aber leiden wir nicht furchtbar unter Überwachung, Datenspeicherung und ausgeschnüffelt zu werden? Jeweils gipfeln diese falschen Ableitungen darin, dass das Privateigentum im Grundgesetz ja der Sozialverpflichtung unterliegt und wir uns wahnsinnig echauffieren, wenn es gegen dieses Postulat mal wieder verstößt. Im Alltagsverstand, und ich muss den Begriff der Freiheit jetzt ein bisschen alltagsverständlich gebrauchen, weil sonst wäre die Redezeit für eine ideologiekritische Betrachtung des Begriffes Freiheit und der Fragestellung, ob die Freiheit nicht gerade die höchste oder wichtigste Voraussetzung, um eine Gesellschaft der Ausbeutung zu organisieren, ist, wäre zu lang. Ich benutze den Begriff der Freiheit also ein bisschen alltagssprachlich im Sinne von dem Einräumen persönlicher Möglichkeiten. Wenn ihr da einen besseren Termini für kennt, den übernehme ich sofort, weil eigentlich fällt mir mit Blick auf Freiheit überhaupt nichts Positives ein. Ich habe lange gesucht, ob nicht einer meiner Vorbilder auch mal das Wort frei oder Freiheit in sinnvollen Zusammenhang verwendet hat und habe da eigentlich nur eine wunderbar negatorische Sache bei Adorno gefunden. Er schreibt, frei wäre erst, wer keinen Alternativen sich beugen müsste, und im Bestehenden ist eine Spur von Freiheit, ihn sich zu verweigern. Ja, das ist klar, das ist nicht das, was normal unter Freiheit gilt, sondern ist eigentlich das Gegenteil, was normalerweise unter Freiheit läuft, was er hier sagt. Also ich benutze das Alltagsverstand, und in diesem Alltagsverstand zerfällt die Lebenswelt der Menschen, so wie sich die Subjekte so verorten, warum sie sagen, oh, wir sind ganz frei, so mit der Freiheit, das geht hier so und sowas, ganz augenfällig in zwei Sphären. Und aus der ersten Sphäre, die wichtigste Sphäre, ist eigentlich schon per Selbstanspruch der Begriff der Freiheit oder die Ambition, auf seine Kosten zu kommen, in den Subjekten oder von den Subjekten selbst aus ihnen verbannt. Das ist die Sphäre der Produktion oder die Sphäre des beruflichen Alltags. Diese Welt ist eine Welt der geradezu selbstverständlichen Entsagung und Selbstdisziplinierung. Kein Mensch behauptet, also es gibt sowas, weil wir hier im Haus des DGB sind, wie Humanisierung der Arbeitswelt. Aber das Wort ist so hohl, ich tue mal so, als wenn es das nicht gäbe, und behaupte, kein Mensch bezweifelt die Selbstverständlichkeit, dass in der Welt des Produzierens oder Arbeitens, Berufslebens Selbstdisziplinierung angesagt ist. Sehr unhinterfragt ist man hier, so etwas wie wenn man in der materiellen Produktion tätig ist, Anhängsel der Maschine oder Teilfunktion eines Teilmoments, jeder kreativen Anforderung beraubt, mechanisch funktionierend, Anhängsel der Maschine sein. Und es gibt nur eine Maxime, so schnell wie möglich produzieren bzw. Dienst leisten. Diese Produktivität oder, um auch mal ins Vokabular der Volkswirtschaftler abzugleichen, dieser Maßstab der Lohnstückkosten ist dermaßen unhinterfragt. Und der ist ja auch die entscheidende Kennziffer, wenn ermittelt wird, welche Betriebe oder welche nationalen Ökonomien in der Konkurrenz aufsteigen oder untergehen. Dieser Vorgang der selbstverständlichen Entsagung wird in der Dialektik der Aufklärung sozusagen zu einem Schlüsselbegriff unserer Erkenntnismöglichkeiten gemacht, indem Adorno und Horkheimer feststellen, dass, ich zitiere, unter der bekannten Geschichte Europas eine unterirdische verläuft. Sie besteht in dem Schicksal der durch Zivilisation verdrängten und entstellten menschlichen Instinkte und Leidenschaften. Es handelt sich um eine Verstümmelung. Diese Welt der Verstümmelung und Entsagung ist selbstverständlich gleichrangig gekennzeichnet oder gleichrangig verunstaltet durch das Moment der Konkurrenz, also nur wer dieser Entsagung besser Herr wird als sein Kollege, besser gewachsen ist, durchsetzungsfähiger, dessen Schwächen ausnutzend und so weiter, kommt voran. Nun gibt es eine Mutmaßung, dass ein Teil der Menschen der Unterschicht des Proletariats, der Lohnabhängigen, das Bestehen in dieser Sphäre selbst schon unter Verzicht auf alles das, was man sonst so alltagssprachlich unter Lebensglück oder sowas subsumiert oder die Suche nach Lebensglück subsumiert, unterordnet und mit der Funktion im Produktionsprozess gut zu bestehen, eigentlich den Lebenszweck selber sieht. Das ist das einzige Zitat, das für ungeübte Ohren ein bisschen schwer entschlüsselbar ist. Ich trage es trotzdem vor. Längst war dargetan, dass die Lohnarbeit die neuzeitlichen Massen geformt ja den Arbeiter selbst hervorgebracht hat. Allgemein ist das Individuum nicht bloß das biologische Substrat, sondern zugleich die Reflexionsform des gesellschaftlichen Prozesses. Entscheidend ist dabei in der gegenwärtigen Phase die Kategorie der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Darunter verstand die Akkumulationstheorie das Wachstum in der Masse der Produktionsmittel verglichen mit der Masse der sie belebenden Arbeitskraft. Das ist klassisch Marx, Veränderung in der organischen Zusammensetzung des Kapitals. Wenn die Integration der Gesellschaft die Subjekte immer ausschließlicher als Teilmomente im Zusammenhang der materiellen Produktion bestimmt, dann setzt die Veränderung der technischen Zusammensetzung des Kapitals in den durch die technologischen Anforderungen des Produktionsprozesses erfassten und eigentlich überhaupt erst konstituierten sich fort. Es wächst die organische Zusammensetzung des Menschen an, das, wodurch die Subjekte in sich selber als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der Maschinen gegenüber dem variablen Kapital in der materiellen Produktion. Was damit gemeint ist, damit wir nicht dadurch angeben, hier was Kompliziertes zu erzählen, ist etwa, wenn es zutrifft, dass die den Maschinenpark belebende Arbeitskraft im Gesamtproduktionsprozess rückläufig ist. Wenn also die dingliche Seite der Maschinenpark, die Infrastruktur der Produktion immer dominanter wird gegenüber dem, was die Menschen, die daran arbeiten, machen, dann könnte es, so die Spekulation von Adorno, passieren, da der Mensch nicht nur biologisches Substrat ist, dass er in sich selbst die lebendigen Zwecke, also die Sehnsucht, irgendwie, jedenfalls in irgendeiner Sphäre des Lebens auf seine Kosten zu kommen, zurückdrängt zugunsten der eigenen Legitimität, dass man im Produktionsprozess gut funktioniert hat und dass das als Glücksangebot genügen müsse. Um das noch etwas runterzuschrauben, damit ist der Typusmensch gemeint, der auf seinen Grabstein meißeln lässt, sein Leben war Arbeit. Oder damit ist der Typusmensch gemeint, der tatsächlich glaubt, das Wochenende habe den Hauptzweck, sich zu erholen, um montags wieder gut auf dem Posten zu sein. Ich gebe zu, das sind etwas trivialisierende Übersetzungen, aber es soll ja weitergehen. Der Mensch oder der Arbeiter, der sein Leben auf diesen Zweck fokussiert, sieht sich als Produktionsmittel bestimmt und nicht als lebendes Subjekt, das auf seine Kosten kommen will. Nun glaube ich, diese negativste Utopie, die hier formuliert ist und von der wir hoffen, dass sie nur etwas Bedrohliches, aber nichts unumstößlich Feststehendes ist, denn sonst wären unsere Anstrengungen, zum Beispiel jetzt hier zu sitzen und nicht Man U gegen Barcelona zu gucken, ziemlich töricht. Ich finde, wir haben die Konkurrenz gegen Messi und Rooney einigermaßen bestanden und es ist auch hier ein sehr dramatischer Verlauf gerade festzustellen. Aber jedenfalls, ich wollte sagen, dies ist sozusagen die negativste Möglichkeit, dass in den Menschen selbst wegen veränderter organischer Zusammensetzung des Menschen emanzipatorische Sehnsüchte erloschen sind. Ich glaube, man würde auch empirisch falsch argumentieren, wenn man sagt, ach, so sind alle schon. Ich glaube vielmehr, der Vertrag oder das Versprechen oder die Abmachung, die das Subjekt oder das Objekt im Kapitalismus hat funktionieren lassen, eine andere war, nämlich die Hoffnung oder das Versprechen, dass es so etwas wie Entschädigung für diese Tortur in der Arbeitswelt, Entschädigung für Entsagung, Verstümmelung im produktiven Prozess oder natürlich finden die Verstümmelungen auch in intellektuellen Berufen statt, dort sind nur die Rationalisierungen absurder. Während eine Frau, die im Supermarkt an der Kasse sitzt, nicht unbedingt erklären kann, dass sie da eine sehr edle Tätigkeit macht, da neigen zum Beispiel Lehrer dazu, die ja eigentlich auch nur Kinder sortieren, ihren Beruf als etwas Kreatives, Helfendes und sowas zu stilisieren. Ich wollte sagen, diese Torturentsagung und Verstümmelung, so das Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft, findet ihre Entschädigung in den konsumtiven Möglichkeiten, in den wachsenden konsumtiven Möglichkeiten oder in dem, was die Menschen im Regelfall Freiheit nennen. Die Stabilität der Gesellschaft basierte lange und dieses Versprechen bricht ja augenscheinlich gerade zusammen oder ist im Prozess des Zusammenbrechens darauf, dass wenn sich die unteren Schichten der Gesellschaft das antun, sie eine Entschädigung in kreativer Freizeit und größeren konsumtiven Möglichkeiten haben. Das Interessante ist übrigens, dass die kommunistischen oder kritischen Theoretiker oft den Fehler gemacht haben, zum Beispiel Herbert Marcuse, von einer kaum brechbaren Tendenz größerer konsumtiver Möglichkeiten auszugehen und diese Welt dennoch als Hölle bezeichnet haben, weil die Unfreiheit der Lohnarbeit für sie so ausschlaggebend war, dass der Rest nicht zählt und schon gar nicht, wie hoch der Lohn und wie tarifär abgesichert er war. In dieser bürgerlichen Versprechen und proletarischen oder Unterschichtshoffen, die reicht also in, das sich ja auch ein bisschen in der von dir vorgestellten Marx-Zitat spiegelt. Ich will das nachher nochmal kritisch beleuchten, das Zitat. Ist glaube ich, der hauptsächliche Fehler, der in diesem Versprechen, oder warum das Versprechen falsch ist, liegt darin, dass diejenigen, die sich diese Entschädigung erhoffen, selber kaum bemerken, dass die Art des Produzierens, die Konkurrenzhaftigkeit und die technologische Zusammensetzung des Produktionsapparats die wichtigsten Determinanten für die Art des Konsumierens bzw. der Freizeitgestaltung selbst sind. Wenn nur einigermaßen genau hinschaut, wird immer wieder feststellen, wenn die Leute denken, jetzt sind sie gerade frei, jetzt machen sie etwas Schönes in der Freizeit, prolongieren und verlängern sie eigentlich oft nur die Rhythmen des Arbeitens. Man muss sich eigentlich nur in so ein Fitnesscenter eine Viertelstunde hinsetzen und kommt zu der Auffassung, nur die arbeiten hier. Ich glaube nicht, dass das irgendeine größere Freiheit ist, als sich an der Maschine zu betätigen. Natürlich fließt da auch ein die Dauerbotschaft der bürgerlichen Gesellschaft, nur wenn du jung und fit bist, kannst du deinen Arbeitsplatz erhalten und diese schönen Fragebogen, wer zu dick ist, übergewichtig oder raucht. Aber ich glaube, dieselbe Beobachtung, die Menschen arbeiten weiter, wenn sie behaupten, sie vergnügen sich, ist ganz leicht anzustellen in den mechanisierten Vergnügungsparks zum Beispiel. Also diese Torturen, sich da mit irgendwelchen Geräten durch die Achterbahn schleifen zu lassen, streift ja schon sehr eng die Torturen der Arbeitswelt. Das Weiterarbeiten ist aber nicht nur in solchen beobachtbaren, sozusagen stofflichen Vorgängen zu sehen, sondern es ist ganz elementar Resultat eines Wunsches, des Wunsches nämlich, wie die Leute sagen, nicht betrogen zu werden. Da das falsche Bewusstsein, und ich arbeite mit der Kategorie des falschen Bewusstseins ungeachtet aller Ideologiekritik unverdrossen weiter, da das falsche Bewusstsein ja zu der Auffassung gekommen ist, dass der Betrug nicht in der Lohnarbeit stattfindet, muss die Vermeidung des Betruges sich ständig darauf kaprizieren, in der Sphäre des Konsums nicht betrogen zu werden. Deswegen bin ich permanent umzingelt, bis in meinen Bekanntenkreis hinein, von Heerscharen von Experten, Experten und privaten Experten, die wissen, wie man nicht betrogen wird. Die kennen sich aus mit elektronischen Geräten und wollen mir erzählen, welches das Bessere ist. Sie wechseln Telefonmarken, weil etwas Neues rausgekommen ist. Sie kennen sich aus mit Jahressteuererklärungen, mit Wissen, in welcher Urlaubsreise man antreten muss, um nicht betrogen zu werden, welche Verbraucherberatung man vor dem zu studieren hat und so weiter. Und verlängern damit objektiv natürlich den Rhythmus des Arbeitens unheimlich und halten das für Vermeidung von Betrug. Dieser Zustand ist ungefähr so nervig. Also für mich ist überhaupt das Reden über diese Sachen das zweitanstrengendste, was mir auf der Welt geläufig ist. Anstrengender ist nur noch Reden. Und darunter leide ich natürlich besonders, um auch mal einen Moment persönlicher Betroffenheit hier einfließen zu lassen. Das Reden über Politik. Also sonst bin ich noch, weil ich in dem Geruch stehe, ich interessiere mich für Politik oder sei ein engagierter Mensch, mit einem meinem Wissen ständig völlig überlegenen Bescheidwisserei über dritt- und viertklassige Vorgänge, die man durch fleißige Zeitungslektüre ermitteln kann, ob Müntefering gerade ein gutes Bild macht und warum Beck sich nicht halten konnte und ob, wenn wir gewusst hätten, dass Koras Stasi war, wir vielleicht nicht für die Enteignung Springers, sondern sagen wir für die Privatisierung des neuen Deutschland demonstriert hätten. Also die politische Bescheidwisserei ähnelt schon der Bescheidwisserei in der Welt der Produkte und beides ist mit der staatsbürgerlichen Sehnsucht, nicht betrogen zu werden, eng verknüpft. Wie das zusammenhängt, hat Johannes Andoni wie kein Zweiter aufgeschrieben. Ich zitiere euch das mal, weil so gut kann ich das nicht sagen. In Wirklichkeit wird das Politische wie das Konsumierende. Ich gebe zu, meine Stimme ist schlecht, aber das war die Technik. In Wirklichkeit wird das Politische wie das konsumierende Publikum mit Schein unterschiedlichen Gütern beliefert. Die formale Freiheit der Wahl zwischen einem Ford Taunus und einem Opel Rekord, also das müssen jetzt die jüngeren Leute sich übersetzen in heutige Modelle, also zwischen einem Ford Taunus und einem Opel Rekord, so war das nun mal da, zwischen einem Ferienaufenthalt in Rimini und Ancona, entscheidet über den Marktanteil der Firmen oder Hotels. Material liegt ihr Stellenwert für konkrete Freiheitsausübung genauso niedrig wie die Freiheit der Wahl zwischen den Parteien A, B und C. Aus der Ähnlichkeit der Parteiprogramme und aus dem gemeinsamen Ziel der Markt- und Machtanteile ergibt sich die Notwendigkeit, sich den Methoden der Absatzwerbung zuzuwenden. Eine Differenzierung von Parteien und Konsumgütern scheint in einer Welt der Sachzwänge ohnehin technisch unmöglich zu sein. Also, was in diesem Zitat steckt, ist, dass es dieselbe Übung ist, spannend zu finden, wie der Opel sich vom Ford unterscheidet und spannend zu finden, wie die, sagen wir, SPD sich von der CDU oder Linkspartei von den Grünen unterscheidet. Dieselbe Substanzlosigkeit und es entsteht so etwas dabei. Es entstehen dabei sozialpsychologisch gesprochen zwei Sachen. Die eine ist, dass ein großer Teil der Menschen, also diejenigen, die sich als frei dünken, so etwas aufmachen wie eine Theorie der zwei Seiten, die eine Medaille nun einmal hat. Eine Art Akzeptanz des Unglücks zugunsten der Behauptung eines relativen Glücks durch konsumtive Möglichkeiten oder Pseudofreiheiten. Weil Herbert Marcuse, der manchmal so schwere Sachen schreibt, diese großartige Fähigkeit hat, theoretische Ableitungen mit Bildern plausibel zu machen, lese ich euch ein Bild von ihm vor, das diesen Zusammenhang fasst, wie die Theorie, dass die Medaille nun mal zwei Seiten hat und dass man nicht das ganze Glück verlangen darf, sich in Beobachtung spiegelt. Er schreibt, das ist aus dem eindimensionalen Menschen. Die Untergrundbahn während der Hauptverkehrszeit. Was ich von den Menschen sehe, sind müde Gesichter und Glieder, Hass und Ärger. Ich habe das Gefühl, in jedem Augenblick könnte jemand ein Messer hervorziehen, nur so. Sie lesen oder sind vielmehr vertieft in ihre Zeitung, ihr Magazin oder ihren Paperback. Und doch könnten ein paar Stunden später dieselben Leute, von Gerüchen befreit, gewaschen, festlich oder bequem gekleidet, glücklich oder zärtlich sein, wirklich lächeln und vergessen oder sich erinnern. Aber die meisten von ihnen werden wahrscheinlich zu Hause ein schreckliches Beisammensein erleben oder schrecklich einsam sein. Ein wunderschöner dialektischer Dreischritt, Tortur der Arbeitswelt, die sich ein letztes Mal auf den Gesichtern spiegelt auf der Heimfahrt, Hoffnung auf Glück zu Hause, aber es klappt nicht. So. Diese konsumtive Sehnsucht oder die Verwechslung von oder die Gleichsetzung von politischer Auskennerei und sich auskennen in den Warenangeboten legt nahe, dass der Mensch, der das vollzieht oder der sich das aus, um das kritisch zu sagen, antut, um überhaupt dieses Konstrukt hinzukriegen, so etwas machen muss, wie sich selbst von seinen Interessen, ob ihr die jetzt Klasseninteressen oder hedonistische Interessen nennen wollt, ist im ersten Zug egal, oder auf seine Kosten kommen nennen wollt, emanzipieren muss und sich selbst in den Begriff und in den Status des Staatsbürgers verwandeln muss. Anjoli beschreibt das so: Die Massen sollen auf den Zustand des Staatsbürgers zurückgeschraubt werden. Damit ist zugleich gedacht, dass sie von dem Gefühl befreit werden, im Zustand bloßer Untertanenschaft zu verharren. Der Staatsbürger, zumal der Staatsbürger gründlich Gebildete, weiß, dass er sich nicht mit allen Maßnahmen der Politik und mit allen Politikern zufrieden zu geben braucht. Er verfügt gegenüber der öffentlichen Gewalt und deren Polizeivollzugsbeamten über ein bestimmtes Maß an Würde. Er besitzt das kostbare Recht, personelle Veränderungen vorzunehmen, sofern diese von den Führungsgruppen selbst vorgeschlagen werden. Und all dies macht gerade seine Unmündigkeit aus. Er stellt die Frage nach dem cui bono einzelner Gesetze und Verfügungen, ärgert sich über Ungerechtigkeiten des Ausgleichs, über Missgriffe der Verwaltung. Er präsentiert periodisch auch seine Quittung. Die Frage nach der sozialen Funktion des Staates und nach dem cui bono der staatlichen Institute stellt er somit nicht. So schwindet die gesellschaftliche Qualität und die Parteilichkeit der als eigenen empfundenen Staatsorgane aus dem Blick. Unvermeidlich ist hier ein sehr problematisches Wort, aber unvermeidlich stellt sich die Verstaatlichung des Bewusstseins ein. Der Staat erscheint als tatsächlich übergeordnete, tatsächlich dem Hader der Gruppen enthobene Macht, die allen Ernstes und mit großer sittlichen Ernst das Gemeinwohl durch den Ausgleich schafft. Das ist der Sprung von der Konsument zum Staatsbürger, glaube ich, ganz gut gefasst. Die Tortur des Berufslebens, von der ich sprach, oder die Tortur des Produzierens, ist allerdings nicht nur erträglich über die erhofften konsumtiven Entschädigung oder die soziale Sicherheit durch den Sozialstaat und ähnliches. Sie ist nur dann erträglich, wenn der dieser Tortur nicht gewachsene bzw. die Minderheit der sich bewusst Verweigernden sichtbar bestraft werden. Die Drangsalierung der Unproduktiven hat also immer eine doppelte Funktion. Einerseits, das kennen wir aus den normalen Ableitungen jetzt, so Erklärungen, auch linker Reformisten, natürlich senkt ihre Alimentation, also die Alimentation ist der Abzug von der Profitmasse des nationalen Gesamtkapitals, Senkt man ihre Alimentation, also verringert man den Abzug von der Gesamtprofitmasse und nutzt sie als billige Arbeitskraft, wenn sie statt, sagen wir, tarifär bezahlter Menschen, manchmal sogar Beamter, den Park säubern. Aber dieser ökonomische Vorgang, dass jetzt ein Eurojobber oder Zwangsarbeiter den Park säubern und nicht mehr tarifär bezahlte, wird ergänzt durch die mindestens ebenso wichtige Botschaft, dass man mit der Besichtigung dieser Müllsammler im Park die erleichtert bzw. bestätigt das schreckliche Leben der Funktionierenden, denn sie dürfen besichtigen, was die Unfähigkeit oder bewusste Verweigerung zu erleiden hat. Dieser Gedanke, dass die kapitalistische Produktionsweise nicht nur als freiheitlich, sinnstiftend und so weiter gesehen wird, weil die Leute konsumtiv auf ihre Kosten kommen, sondern gleichzeitig eine warenproduzierende ist, finden wir am besten ausgearbeitet, immer natürlich für meinen Geschmack, in Adornos Studien zum autoritären Charakter. Dort schreibt er, das Individuum, das zum Verzicht auf fundamentale Wünsche in einem System strenger Selbstbeschränkung zu leben gezwungen wurde und das sich betrogen fühlt, neigt nicht nur dazu, nach einem Objekt zu suchen, an dem es sich schadlos halten kann. Es wird sich auch besonders über die Vorstellung ärgern, andere könnten besser wegkommen. Das ist eine der großen Erklärungen des Antisemitismus, der Projektion, des Schimpfens darüber, da kann doch eine Rasse oder ein gesellschaftliches Schmarotzer gut leben, ohne produktiv tätig zu sein. Es ist aber eigentlich in diesem Zusammenhang gut anwendbar, auch auf alle Nötigungen von Arbeitslosen, doch wenigstens darüber zu berichten, wie dreckig es ihnen dabei geht. Also nichts ist ja für den Funktionierenden schlimmer als der Gedanke, dass der sauer ersparte dreiwöchige Urlaub auf Mallorca ihn mit einem Arbeitslosen konfrontiert, der ihm berichtet, er sei schon 4 Monate da. Er habe gewisse Tricks gefunden, wie man das regelt, und es ging ihm eigentlich ganz gut. Dieses Auszuschalten ist eine der wichtigsten Funktionsweisen kapitalistischen Funktionierens. Einiges von dem, was ich bis jetzt gesagt habe, kann man wahrscheinlich unter der analytischen Kategorie instrumentelle Vernunft fassen. Also, dass Menschen andere Menschen als Mittel für eigene Zwecke sehen. Das bekannte Gespräch, das überhaupt nichts meint. Der Referent, der vor mir hier vor 1-2 Wochen war, hat da skandalöse Beispiele gewählt. In diese Falle gehe ich nicht. Ich sage mal so, dass die Menschen sich manchmal nicht wirklich herzlich umarmen, habe ich auch schon beobachtet. Aber instrumentelle Vernunft siedelt selbstverständlich an der Grenze zum zügellos Bestialischen, bildet, es gibt keine hohe Mauer zwischen dem Wahn und der instrumentellen Vernunft. Klassisches Beispiel für instrumentelle Vernunft ist die Zahl der Ausländer, die nach Deutschland kommen dürfen, entlang der Frage zu berechnen, wie viel von ihnen wir brauchen, wie sie in unsere Sozialkasse einzahlen, ob unsere Rente dann sicherer ist oder ob Deutschland in der Weltmarktkonkurrenz besser fährt, wenn Einbürgerung oder Einreise für spezifische Experten erleichtert wird, was ja als Kehrseite immer die allerstrengste Verfolgung derer impliziert, die diese Qualitäten nicht im Standort zufügen. Trotzdem glaube ich, dass es analytisch sinnvoll bleibt, die instrumentelle Vernunft, trotz aller Bestialität, die sie auszeichnet, zu trennen vom Wahn oder von der wahnhaften Projektion. Denn diskutiert man hier mit jemandem, der Träger von instrumenteller Vernunft ist, kann man ihm seinen Zynismus vorrechnen. Man kann manchmal sogar immanent sagen, da hast du aber Unrecht. Während jemand, der Träger von Wahn ist, kann man prinzipiell nicht antworten. Weil man in der Antwort selber würde man den Frevel begehen, den Wahn einen Anstrich von Vernunft zu geben. Also es ist unmöglich, mit jemandem zu diskutieren, der behauptet, Neger können besser tanzen oder seien sexuell begabter oder Zigeuner hätten die Eigenschaft, gut Geige zu spielen und keine Steuern zu zahlen oder so etwas. Weil der größte Fehler, den man dann machen kann, ist ja mit empirischen Beweisen dagegen anzusteuern und gemeinsam nach einen dieser Ethnie zu suchen, der die stigmatisierten Eigenschaften tatsächlich nicht hat. Ich glaube also, dass die Dimension des Wahns tatsächlich zur Erklärung von bestimmten, weder auf hedonistischen noch auf subjektiven noch auf Klasseninteressen fußenden Auffassungen angewendet werden muss, um eine ganz einfache und auch hier wirklich trivialisiertes Beispiel zu geben. Ich kann mir das Ausmaß des Nationalismus bis zur Todesbereitschaft, zur Opferbereitschaft nur vorstellen über so einen Umweg, wie das Subjekt erfährt, dass es im kapitalistischen Alltag ein jederzeit auswechselbares Rädchen im Getriebe ist. Wenn es stirbt, wird es verscharrt. Es gibt eine Todesanzeige, in der behauptet wird, wir werden immer an dich denken. Und dann ist auch wirklich gut und Schluss. Und das findet im Tod wie in der Entlassung statt. Und aus diesem Wissen, ob es mich gibt auf dieser Welt oder nicht, ist für alles Funktionieren dieser Welt vollkommen scheißegal, entsteht so etwas wie die Hoffnung, die projektive Hoffnung oder der Wahn, doch wenigstens dann etwas übergeschichtlichen, wertvollen, nicht so leicht erlöschenden anzugehören, also der Nation, der Schicksalsgemeinschaft, von der man zwar nur Nachteile hat, die aber doch immerhin dafür sorgt, dass man sich selbst reflektieren kann, sogar seinen Tod, seine Sinnlosigkeit reflektieren kann, als etwas Höherem geweiht. Und damit, nach diesem Umweg, bin ich bei einem zweiten Widerspruch, den ich gegen dieses, wie ich schon sagte, kluge Buch, dem ich viele Leser und Diskussionskreise wünsche, angekommen. Ich glaube, diese Dimension des Wahns wird hier falsch gefasst und zugunsten eines, nennen wir es mal, mechanischen Materialismus falsch argumentiert. Ich lese das Zitat mal vor und komme auch hier ein. Zweites, das erste Zitat, wo ich meine Kritik anbringen will, versucht zu begreifen, warum Menschen so kriegsbegeistert im Ersten Weltkrieg waren. Es geht so, dass sich die Proletarier aller Länder im Ersten Weltkrieg gegenseitig zu Hunderttausenden fürs jeweilige Vaterland abschlachteten, anstatt, wie im kommunistischen Manifest vorgesehen, als bewaffnete Klasse zum revolutionären Anwalt der gesamten Menschheit gegen die Herrschaft und Ausbeutung zu werden, dokumentiert nicht in erster Linie fehlendes Klassenbewusstsein. Es offenbarte vielmehr den historischen Stand der objektiven Verstaatlichung der Proletenklasse, ihre Integration ins nationalökonomische Wir. Ihre sozialstaatliche Hege und bevölkerungspolitische Pflege hat einen realen und, ich muss jetzt sagen in Anführungszeichen, real nicht in Anführungszeichen guten Grund zur Hoffnung. Der Hoffnung nach der kriegerischen Neubestimmung der Machtverhältnisse unter den führenden kapitalistischen Staaten künftig als nationale Arbeiterklasse dauerhaft auf der Siegerseite der Geschichte zu sein. Gegenüber der Perspektive eines revolutionären Internationalismus gehörte es bereits damals zu den handfesten Erfahrungen der Proleten, dass ihr Auskommen von der nationalökonomischen Gesamtbilanz ihres Staates in der Kolonial- und Weltmarktkonkurrenz abhing und dass sie in diesem Rahmen tatsächlich etwas zu gewinnen und zu verlieren hatten. Ich hoffe, ich habe nicht zu lang das Zitat strapaziert. Ich will die Kritik folgendermaßen fassen. Erstens ist festgestellt, dem Proletariat mangelte es nicht an einem Klassenbewusstsein. Ich buche das mal nebenbei ab. Ich glaube, das Klassenbewusstsein, so spöttisch man mit diesem Begriff, weil er ja oft an den Terminus des revolutionären Subjekts gekettet ist, umgehen mag, könnte man doch sagen, ach, hätten Sie doch so viel Klassenbewusstsein gehabt, sich nicht abzuschlachten, das wäre doch immerhin relativ ganz gut. Es wird dann aber gesagt, vielmehr hatte es, also alle, die mit diesem schrecklichen Hurra in den Krieg zogen, also nicht nur klassenbewusste Leute, sondern auch Leute, die gegen ihre lebenslustigen oder hedonistischen Haltungen damit verstießen, einen realen und guten Grund. Und dieser reale und gute Grund lautete, nach einem möglicherweise siegreichen Krieg materiell auf der Siegerseite der Geschichte zu stehen. In den behaupteten realen und guten Gründen, meine ich, steckt sowohl Entschuldigung als auch Unwahrheit zugleich. Die realen und guten Gründe sind ja ein ziemlich krasser Gegensatz, um damit mal anzufangen, ziemlich krasser Gegensatz zu der Behauptung, Soldaten seien Mörder. Wir haben jetzt Soldaten gute und reale Gründe. Nur nebenbei, ich bin selbstverständlich der Meinung, dass Soldaten, also dass es eine unerträgliche Beleidigung von Mördern ist, sie mit Soldaten gleichzusetzen. Der Mörder hat meistens doch wenigstens ein Ensemble egoistischer Gründe, also er möchte jemanden berauben oder an eine Erbschaft rankommen oder ein Subjekt der Eifersucht beseitigen. Das ist nicht schön, aber plausibel, während ja der Soldat sein Geschäft in Abstraktion von eigenen Zielen zugunsten der Nation, der untertan ist, vollzieht, was ja die Dimension des Grauens, was so ein normaler Mörder anrichtet, weit überschreitet. Aber das war jetzt nicht eigentlich mein Gedanke an dieser Stelle, sondern es liegt hier doch schon eine ganz schöne Entschuldigung vor. Ein Mensch, das ist mir wichtiger, der und zwar freiwillig als Soldat in den Krieg zieht, verwirklicht ja objektiv die Parole, die bei uns in Hamburg auf dem Kriegerdenkmal am Dammtorbahnhof steht und die lautet, Deutschland muss leben und wenn wir sterben müssen. Er ist also zum Tod der höchsten Form der Selbstaufgabe bereit für die Nation. Die Nation, der Staat oder um es sakral auszudrücken, das Vaterland, ist die opferverlangende Instanz. Aber im Bild dieses Zitats verhält der sich Opfernde und andere Umbringende sich realistisch und gut begründet. Natürlich, damit keine missverständliche oder falsche Polemik aufkommt, im Rahmen einer falsch eingerichteten Welt, das steht 30, 40 Mal in der Broschüre und ich teile das. Wer also im Schützengraben, sagen wir mal im Schützengraben zwischen den Ratten und den feindlichen Granaten, die ihn vielleicht in der nächsten Minute töten werden, durchhält, wer also nicht desertiert, nicht sein Leben zu retten versucht, sondern in diesem Schützengraben durchhält, der tut das, weil er so die Behauptung vor Augen hat, dass seine zukünftigen Möglichkeiten, materiell auf der Siegerseite der Geschichte zu stehen, also ein ordentliches Auskommen durch Siege in der Kolonial- bzw. Weltmarktkonkurrenz zu haben, sich der Gestalt verhält. Wenn der theoretische, also ich halte diesen theoretischen Ansatz für falsch. Ich glaube, Nation ist der Ort, für den man sich opfert. Wenn einmal der theoretische Ansatz falsch ist, wie ich das gerade unterstellt habe, wird ja meistens auch der empirische Beleg falsch. Das ist eine der großen Faustregeln. Vergleicht doch zum Beispiel einfach mal die empirischen Lebensbedingungen. Also ich als Anti-Empiriker muss jetzt hier in den Schützengraben der Empirie die empirischen Lebensbedingungen des im Krieg siegreichen französischen Proletariats nach 1918 mit den empirischen Lebensbedingungen des deutschen Proletariats, das den Krieg verloren hat nach 1918. Und man wird feststellen, was die soziale Lage, die Gratifikation, die Beteiligung an Extraprofiten oder Reichtümern aus den Kolonien überhaupt nicht dazu geführt hat, dass es dem siegreichen Proletariat in irgendeiner Weise relevant besser ging als dem Deutschen, sondern dass es eine spezielle deutsche Demagogie gab, die behauptete, dem deutschen Proletariat ginge es schlecht wegen der unerträglichen Strafverhängungen in den Versailler Frieden und den Reparationszahlungen. Aber empirisch ist es unzutreffend. Man kann also jedenfalls siegreich sein in Kriegen, und der nächste Punkt ist ja die Frage nach den Konkurrenzen auf dem Weltmarkt dann logisch, und daran nicht partizipieren. Ich will diese Sache noch ein bisschen, das gleiche Schema noch mal an einem anderen Bild erläutern. Ich muss jetzt nicht mehr sagen, dass sonst da sau viel Gutes drinsteht. Ihren Aufstieg, heißt es da, verdanken die Proleten nicht nur ihrem starken Arm, den sie sich als unmittelbare Produzenten des kapitalistischen und nationalstaatlichen Reichtums sauer antrainieren mussten, sondern der staatlich organisierten Weltmarktstellung der kapitalistischen Nationalökonomie als Ganzer. Erst in diesem Rahmen entscheidet sich, welche Entwicklungschancen einzelne ökonomische Akteure und Klassen überhaupt haben. Weil tendenziell alle Individuen, direkt oder indirekt, und in Konjunkturen der Nationalökonomie betroffen sind, nehmen auch sie immer wieder spontan den Standpunkt des ideellen Gesamtkapitalisten ein. Das heißt denn, dies sei eine automatische Gefühlslage und sie überformt im Kapitalismus alles, auch die sonstigen Sorgen der Abhängigen und ihrer Loyalitäten. Und an anderer Stelle heißt das, ich hoffe, ich finde das an anderer Stelle wird nochmal vehement verdeutlicht, welcher Sachzwang dahinter liegt. Im unbestechlichen Weltmarktvergleich der produktiven Potenzen und Rationalisierungsmöglichkeiten entscheidet sich, ob ein Territorium mit seiner Bevölkerung überhaupt noch als Standort lohnender Verwertung in Frage kommt und zu welchen Strukturanpassungen es dabei gezwungen sein wird. Der Appell an soziale Errungenschaften, die nicht aufgegeben werden dürfen, stößt hier an die objektive Grenze ihrer Finanzierbarkeit. Klasse einige Sätze aus, und das heißt dann, und so sorgte etwa in Deutschland die konjunkturelle Großwetterlage dafür, dass ausgerechnet die Sozialdemokratie den größten Sozialabbau der Geschichte durchzusetzen hatten. In diesem realen oder fiktiven am Ende des Buches, in dem alles nochmal so ein bisschen komprimiert wird, wird dieser Gedanke extrem zugespitzt oder vielleicht auch aus eurer Sicht extrem verkürzt, indem es dort heißt, die Chancen der Individuen hängen entscheidend von der Konkurrenzfähigkeit ihres Staates ab. Insofern haben bürgerliche Ideologien wie der Nationalismus einen rationalen Kern. Die Bürger bilden tatsächlich eine nationale Schicksalsgemeinschaft untereinander und mit ihrem Staat. Junge, Junge, denke ich da, da wird doch allerhand negiert, und es ist immer so unerquicklich, mit Empirie gegenüber Ideologie zu kontern, aber ich will nur sagen, die großen Kürzungsmaßnahmen waren nicht in einer Zeit der Flaute, die Rot-Grün durchgeführt hat. Sie waren in einer Zeit der Rekorde des deutschen Exportgeschäftes oder der deutschen Siege auf dem Weltmarkt. Was negiert wird, ist, oder was hier so überdeterminiert ist, ist, dass tatsächlich die Exportquote, sage ich jetzt mal, die ja ein relevanter Maßstab, nicht der einzige, aber ein relevanter Maßstab für den Produktivitätsvergleich ist, über Wohl und Wehe aller Klassen einer Gesellschaft entscheidet. Und davon bin ich nicht überzeugt. Ich will jetzt gar nicht apologisieren, wie viel Spiel, und kein Mensch kann es ausrechnen, wie viel Spielräume tatsächliche Klassenkämpfe oder soziale Auseinandersetzungen unterhalb der Umwälzung weltweit ergeben. Ich kann empirisch ins Feld führen, dass sozusagen die größeren konsumtiven Möglichkeiten der Unterschichten in den industrialisierten Staaten der Welt im Regelfall nicht in erster Linie von Exporterfolgen auf dem Weltmarkt abhängen. Wir können sowas Einfaches beobachten wie Dänemark ist kein bedeutender Faktor in der Weltmarktkonkurrenz. Ich glaube, damit verkünde ich hier kein Geheimnis. Und dann dennoch ist empirisch festzustellen, in den unteren Schichten der Gesellschaft, nach den hiesigen Standards, ne? Also konsumtive Möglichkeiten, Rentensicherheit, Lebensbedingungen bei Krankheit im Alter, Arbeitslosigkeit, ist drastisch höher als in Deutschland. Es muss also irgendetwas zu tun haben, auch mit schwer bezifferbaren sozialen Auseinandersetzungen, gesellschaftlichen Ringen und sonst was. Aber wenn man einmal das Wort Schicksalsgemeinschaft im nicht ironischen Zusammenhang, wirkliche Schicksalsgemeinschaft, in den Mund oder in die Schreibmaschine und in den Computer genommen hat, gibt es eine Folge von Ableitungsproblemen, die tatsächlich die Kritik der Schicksalsgemeinschaft, tatsächlich die Mystifikation der Menschen, ihre Unterordnung unter die Nation, ihre Sicht in Einsätzen mit der wirklichen Herrschaft eher befördert, als Aufklärung darüber zu leisten, dass man gegenüber den Erfolgen, dass man aus guten Gründen absolut ignorant sein sollte gegenüber den Erfolgen der eigenen Nation in der Weltmarktkonkurrenz. Dass gutes Leben leichter möglich ist, wenn man so kämpfkräftig ist, dass man der eigenen Nation Misserfolge auf dem Weltmarkt aufnötigt. Alles andere ist Keynesianismus. Wer sozusagen für gutes Leben den Beibehalt der jetzigen Exportquote oder unterschwellig den Beibehalt oder den Sieg in der Weltmarktkonkurrenz oder die größere Produktivität ins Feld führt, ja gut, der ist moralisch verkommen, wenn wir eine moralische Kategorie zulassen wollen, und ökonomisch ein blinder Keynesianer. Natürlich gibt es zwei objektive Grenzen. Und diese Grenzen, sage ich nur, damit wir nicht über etwas Falsches streiten. Natürlich kann der Kapitalismus sich um seine Lohnabhängigen, seine Opfer und seine Unproduktiven nicht in dem Ausmaße kümmern, dass ihre Versorgung die Profitmasse erreicht oder übersteigt. Das ist undenkbar. Insofern ist es richtig, immer wieder zu sagen, wenn es so eine Tendenz des, oder wenn es ein Vorgang des tendenziellen Falls der Profitrate gibt, gibt es auch einen Druck auf das individuelle wie das gesamtstaatlich regulierte Kapital, hier zu Senkungen zu greifen. Denn Paul Mattig sagt, der Kapitalismus muss sich um seine Opfer kümmern, sollte aber Veränderungen in der organischen Zusammensetzung des Kapitals und im technologischen Fortschritt dazu führen, dass ein immer größerer Teil der Produktionsagenten unnötig wird, so entsteht ein strategisches Problem, dass diejenigen aus der Profitmasse nicht mehr zu alimentieren sind, weil ihre Zahl zu groß ist und den Gesamtprofit auffressen würde. Dieses letztendliche Argument gegen so blöde Bücher wie Geld ist genug da oder sowas Ja, das teile ich, aber alles dazwischen ist eigentlich eine voreilige, entschuldigende, aber auch die sozusagen die Wirkungsmacht von Projektion, Wahn und Manipulation unterschätzende Sichtweise. Deswegen will ich zum Schluss, bin ich mit der Redezeit so ungefähr, deswegen will ich zum Schluss nochmal diesen unbestechlichen Vergleich, der sich in der Weltmarktkonkurrenz abspielt, aus meiner Sicht beschreiben. Richtig ist, wenn wir ganz hypothetisch, nur um zu einer nackten theoretischen Abstraktion zu gelangen, einmal unterstellen, auf dem Weltmarkt würden zwei oder mehrere absolut gleich produktive Ökonomien miteinander konkurrieren. Gleich produktiv, lass uns einige Faktoren aufzählen, also gleiche organische Zusammensetzung des Kapitals, gleiche technische Perfektion des Produktionsprozesses, gleich lange Maschinenlaufzeiten, was ja immer ein Gegenstand auch von sozialen Auseinandersetzungen ist, gleich diszipliniert und auf ihre Entsagung stolze Arbeiterschaft. Man kennt dieses Argument, wir Deutschen sind doch nicht doof, die Engländer und Italiener streiten ihre Weltmarktstellung kaputt, aber wir sind fleißig. Gleich gut ausgebildete handwerkliche und technologische Qualifikation, gleiche infrastrukturelle und bildungstechnische Voraussetzung. Gib mir nochmal ein paar, ist jetzt egal, ich bin etwas unkonzentriert. Also wenn wir die 20 Faktoren, die einen Produktivitätsvergleich, gleichen Zugang zu Ressourcen selbstverständlich, gleich gute klimatische Voraussetzungen, gleiche kriegerische Fähigkeiten, um Ressourcentransfer auch außerökonomisch zu gestalten und so weiter. Dies alles wäre gleich, was es nie sein kann. Es ist nur eine theoretische Abstraktion. Dann und nur dann, wenn dies alles gleich ist, wäre die Frage über Sieg und Niederlage in der Weltmarktkonkurrenz zu entscheiden über... Wie hoch sind die Löhne derer, die an diesen Maschinen arbeiten oder die das konstante Kapital beleben? Und wie hoch sind die Gratifikationen derer, die nicht produktiv tätig sind, also der Arbeitslosen, der Sozialschmarotzer, der Rentner, der Kranken und so weiter? Nur dann wäre das ausschlaggebend. Verkürzt man sozusagen den Gedanken darauf, dass diese beiden Faktoren, die keine irrelevanten sind, ich behaupte ja vielmehr, dass nicht objektive Notwendigkeiten, die für mich nicht ermittelbar sind, sozusagen in der Welt, Rot-Grün dazu veranlasst hat, diese großen Sparprogramme aufzulegen, Deregulierung zu machen, sondern eher, dass so etwas wie wir glauben selbst nicht mehr an den Mythos, dass man sozialen Frieden nur bekommt, wenn man über das Modell Deutschland konsumtive Möglichkeiten, relativ sichere Alterserwartung, relativ besseres abgesichert sein im Krankheitsfall. Wenn man das streicht, kriegen wir überhaupt keinen Klassenkampf an die Backe. Das haben meines Erachtens die Ideologen, die Arbeitgeberverbände und sowas irgendwann in den hohen 80er, frühen 90er Jahren auch festgestellt und haben gesagt, wollen wir doch mal auf die Probe stellen, ob wir für unser Modell der Verwaltung des sozialen Friedens, also ob wir für unser Modell des weitgehend Verzichts auf Streiks, des Nicht-Eintretens von Produktionsausfall wegen Streiktagen, des Nicht-Eintretens von Krankmelden und Krankspielerei, also eines der größten Stolzmomente des deutschen Proletariats in den 70er Jahren, bestand darin, dass der deutsche Prolet nur ein Viertel so oft, so selten krank ist wie der italienische. Also sozusagen der darauf rekurrierte Stolz, war ja tatsächlich auch so etwas wie ein Faktor, sich in Weltmarktkonkurrenz durchzusetzen, aber bei weitem nicht der einzige. Ich komme zum Schluss und will sagen, warum die beiden Polemiken mir wichtig sind, hat sich hoffentlich aus dem Inhalt erschlossen. Das Wichtigste in der jetzigen Zeit ist aus meiner Sicht so, und deswegen fühle ich mich politisch befreundet mit den Autoren, ist tatsächlich so etwas wie, gerade in dieser Zeit, einen negatorischen oder einen Standpunkt, der das Graduelle verächtlich macht, einzunehmen. Ich glaube, in verschiedenen Zeiten hat die Kraft der Negation, als die, die ja in unsere Gründungsdokumente der Antinationalen oder Antideutschen, was ja für einige Jahre, für die schönen Jahre, die ersten Jahre, als die Jungen das noch nicht tot gequatscht haben, zutreffend sind, wurde durchaus der Begriff Antinational und Antideutsch mit einem Schuss Willkür, ich will nicht sagen synonym, aber also ich denke, es gab einige Jahre in meinem Leben, wo ich diese Begriffe mal so eingesetzt hätte, was ja tatsächlich auf der Niederlage fußte, die wir um 89 zu spüren bekamen. Also sozusagen die Lust, untaktisch negatorisch zu sein, war ja keine reine Kopfgeburt, sondern hatte ja auch was damit zu Ende, dass wir gemerkt haben, ob wir jetzt noch ein gutes Bündnis machen oder noch eine kluge Taktik oder nochmal so was Unsinniges wie Gramsci zu lesen, betreiben oder nicht. Wir sind marginal und das quittieren wir jetzt. Und deswegen hießen die Schriften so, wir wollen die Kraft der Negation sein, oder der Konkret-Kongress trug den Titel, nein, wir lieben dieses Land und seine Leute nicht. Und in Reden wurde sehr oft auch betont, dass wir den Mob ebenso widerwärtig finden wie die Elite und so. Was daran entscheidend war, ist, man hat in dieser Situation der Niederlage, die meines Erachtens keine ist, die außer Kraft gesetzt werden kann, dadurch, dass man sich freut, dort ein bisschen mehr, dort ein bisschen weniger zu werden. Was das Erfreuliche der Schamlosigkeit bestand darin, sich in verschiedenen Angeboten tatsächlich an dieses eingangs von mir zitierte Adorno-Wort, Freiheit fängt dort an, wo man den Alternativen sich verweigert, und selbst wenn es nur gedanklich ist, dass man das an einigen Punkten gespiegelt hat. Also zum Beispiel hat sich die antinationale Linke vielleicht nicht in Göttingen ganz, ich erinnere mich da an eine sehr vehemente Auseinandersetzung mit eurer damaligen Antifa, die mich ganz schön in die Tonne getreten hat, weil ich ihnen beibringen wollte, dass man an den Lichterketten auf gar keinen Fall mitmachen darf, weil diese angebotene Alternative zwischen Lichterketten, Rassisten und pogrombefürwortenden Rassisten eine Alternative ist, die gerade unter das Diktum von Adorno, dass man erst frei ist, wenn man sich dieser Alternative nicht unterwirft, zu gehören. Aber da waren unglaublich kluge, super Bewegungsarchitekten, die wussten, wie man ans Bewusstsein anknüpft und wie man es richtig macht und so. Oder so eine Alternative zwischen völkischen und Verfassungspatriotismus, ein typisches Problem des Gründungsaktes eigentlich. Wenn Herr Habermas und Herr Nolte darüber debattieren, ob die Gefolgschaft mit der Nation über den Verfassungs- oder den Blutspatriotismus fester zu gestalten ist, so dient man der Erkenntnis doch besser damit, dass man sich den Alternativen nicht unterwirft, was ja nicht in jedem Fall Äquidistanz heißen muss. Die ganze Scheiße ist, dass sozusagen hinter eurem einleitenden Wort eine Feststellung steht, die ich sozusagen teil- und problematisieren will. Es geht nochmal um diesen lockeren Gewaltmonopolisten und sowas. Da heißt es weiter, und das ist ja das Problem, aus dem wir nicht rauskommen. Das ist sozusagen in Zeiten, wo Revolution nicht auf der Tagesordnung steht, die zu akzeptierende Schizophrenie unseres Daseins. Das heißt ja, die Pointe kommunistischer Kritik besteht nicht darin, diesen Staat wegen irgendwelcher Vorratsdatenspeicherung als autoritär zu denunzieren. Das können die Liberalen machen. Die Pointe besteht darin, zu zeigen, dass Freiheit und Gleichheit in ihrer bürgerlichen Form und Bestimmtheit notwendige Ohnmacht und Ungleichheit produziert. Wie genau ist diese Broschüre zu Ende? Dieses Wort, das können die Liberalen machen. Das ist eins, was wir nicht halten. Wir werden es nicht halten. Wir werden es nicht halten können. Wir werden uns dieser Verrücktheit immer wieder aussetzen müssen. Wenn es Verteidiger oder wirkliche Anhänger der Zivilgesellschaft oder wirkliche Liberale gäbe, wären in all diesen Fragen sozusagen die Notwendigkeit, dass man als Kommunist der einzige gesellschaftliche Part, also der marginale gesellschaftliche Part ist, der überhaupt ein Problem für relevant erklärt, ja nicht gegeben. Also das schrecklichste Erlebnis meiner letzten Jahre war, manchmal ist man ja auch Subjektivist, ich dachte, als dieser erste sogenannte schwarze Dealer am Brechmitteleinsatz in Hamburg krepiert ist, Thomas, jetzt musst du auch mal wieder vom Schreibtisch weg und jetzt muss demonstriert werden und das ist jetzt ein Toter und das ist so etwas wie im Kleinen ein Zivilisationsbruch, dass man die so foltern kann, dass sie dabei draufgehen. Alle Parteien der Hamburger Bürgerschaft, also unseres Landesparlaments, waren für den Brechmitteleinsatz, wirklich alle. Und danach kam Humanisierung des Brechmitteleinsatzes durch die Überwachung durch einen Arzt. Und das Schreckliche ist, diese Demonstration, und der Thomas, der eigentlich viel lieber schreibt und auf Podium rumquatscht, denkt, er muss auch wieder Praxis machen, was passiert. Wir machen ein Bündnis mit 6 Organisationen. Ich erfinde für mich einen Organisationsnamen, damit ich auch unterschreibe, das kennt ihr ja. Und es kommen 90. Eine definitiv eine Aufgabe von Zivilgesellschaft oder Liberalen, gegen Folter zu protestieren und eine Bankrotterklärung dieser Welt, sodass wir, glaube ich, aus der schrecklichen Situation, dass wir einerseits uns vornehmen, das Graduelle zu verachten und andererseits doch immer mal wieder sehen, dass man das nicht ganz hinkriegt und sich verantwortlich fühlt, irgendwie wenigstens laut zu sagen, dass diese Gesellschaft eine Tendenz ins Barbarische hat, ohne die Form der bürgerlichen Demokratie aufzugeben. Mein letzter Satz, der die Polemik in Teilen zusammenfasst, soll wieder ein Zitat sein. Das ist noch einmal gerichtet gegen den Gedanken, die Leute haben, wenn sie in den Krieg ziehen oder wenn sie sich für die Weltmarktstellung der Nation opfern, auch plausible Gründe. Es ist gleichzeitig ein Zitat, dass sozusagen die beiden Momente, die vielleicht in der Broschüre etwas unterbetont sind, wieder auch ins Bewusstsein rückt. Dass es tatsächlich so etwas gibt wie durch Lebenslage erzeugtes, wahnhaftes, falsches Bewusstsein, dass seine Wirkmächtigkeit oder seine Hegemonie allerdings erreicht durch gewaltige ideologische und manipulative Apparate dieses Staates. Das Zitat geht so, und das möchte ich auch sozusagen freundschaftlich ins Stammbuch schreiben. Der Herrschaft passte es ins Konzept, wenn das, was sie aus den Massen gemacht hat, an dieser Stelle. Der Autor spricht offensichtlich von Herrschaft. Also nicht von einer automatischen oder gar subjektlosen Herrschaft, sondern von einer Herrschaft, der ins Konzept passt, dass das, was sie aus den Massen gemacht hat, was ja immer bedeutet, in welche materiellen Situationen sie die Massen gesteckt hat und wie sie die Massen manipuliert hat und wozu sie die Massen drillt, auf Schuldkonto der Massen verbucht würde. Der Herrschaft passt es ein Konzept, wenn das, was sie aus den Massen gemacht hat und wozu sie die Massen drillt, auf Schuldkonto der Massen verbucht würde. Wenn das eine gewisse Rolle in allen kommunistischen Überlegungen spielt, dass es keine Schicksalsgemeinschaft gibt, zwar eine Weltkonkurrenz, aber keine Schicksalsgemeinschaft, sondern dass es auch in Deutschland eine Herrschaft gibt, die aus den Massen etwas macht und sie drillt und mit selektiv eingesetzter Repression und Gewalt den Rest der Gesellschaft erzieht und die Menschen unter technologischen Bedingungen arbeiten lässt, die nicht menschenwürdig, sondern menschenfeindlich jede Kreativität zerstören, sind, hätten wir die drei großen Felder der Kritik: Manipulation und Repression, Produktionsweise und Produktionsart und die Konkurrenz, die die Produktion, die kapitalistische Produktion und darüber den Menschen prägt. Das war natürlich ein Zitat, was eigentlich gerade nicht auf, im engeren Sinne auf unser Thema gemünzt ist. Es ist aus Adornos ästhetischen Theorien und bebildert übrigens sehr schön, wie weit er den Begriff der Repression fasst. Denn das Zitat geht weiter. Dass niedrige Kunst, Unterhaltung selbstverständlich und gesellschaftlich legitim sei, ist Ideologie. Jene Selbstverständlichkeit ist allein Ausdruck der Allgegenwart von Repression. Die Allgegenwart von Repression, gerade dort, wo nicht geschossen, verhaftet, eingeknastet wird, würde ich doch zum Schluss noch mal gerne gegen den Terminus vom lockeren Gewaltmonopolisten in Anschlag bringen. Ja, danke, dass ihr so lange zugehört habt. Wollen wir eine kleine Pause machen oder wollen wir gleich los anfangen zu diskutieren? Ja, wie viel gehen denn erfahrungsgemäß, wenn wir eine Pause machen? Okay, 5 Minuten Pause. Alles klar. Schon gesagt. Ah, okay.